Hart klingt ein Kampflied herauf, die Bandschar Südhannover Braunschweig ist es, ausgelesene junge Menschen, Jahre schon stehen sie zur Fahne, den Hass der Gegner haben sie alle gespürt. Das Licht der Fackeln fängt sich leuchtend im Rot der flatternden Fahnen, zeigt das schwarze Hakenkreuz im weißen Feld. Scharfe Schatten zucken über die Gesichter. Jugend, dieser Blick, diese Stirn, diese ausgeprägten Züge um den Mund. Jugend, jawohl, deutsche Jugend. Jugend eines Landes, das am Rande des Abgrundes stand. Jugend eines Volkes, das sich selbst zu zerfleischen drohte. Jugend einer Nation, die getreten und geknechtet war. Wir wissen, warum diese Gesichter so aussehen, ihr jungen Storch. Deutschland sei stolz und dankbar, dass sie so aussehen. Denn hier liegt das, was uns glauben lässt. An ein größeres, an ein freies Deutschland. Wie vor 1000 Jahren brennt heute das Walpurgisfeuer. Dem germanischen Gotte damals, dem germanischen Geiste jetzt, immer noch geschützt von diesem alten Ringwall, den die Hände der heiligen Frauen aus kleinen Steinen errichten. Die Männer drüben auf dem Felsen des heiligen Hufes, die schichteten größere. Jetzt stehen 1600 Mädchen im braunen Kleide, Hitlerjugend im Bund deutscher Mädel rings um die Flamme, ob von ihr Herz dem deutschen Gedanken. Flamme zum Himmel! Du leuchtende Glut, Funken sprühe in deutsches Blut. Lasst uns das Licht unserer Freiheit trinken, dass unsere Feuer nicht wieder sinken. Flamme zum Himmel durch Dunkel und Nacht, dass aus dem Traum mein Deutschland erwacht. Das Alte vergeht, aber schon fühlen wir in uns das Neue, das zum Durchbruch bringt. Wenn wir niedergezwungen haben in Deutschland die Kräfte des Verfalls und der Verneinung, wenn wir jene marxistischen Verderber zu Boden gerungen haben, die erbittertsten und fanatischsten Feinde unserer jungen Front gewesen sind, so ist das erst der Anfang, der Beginn jener großen revolutionären Erhebung, die sich in Deutschland zu vollziehen beginnt. Wir stehen am Anfang erst der nationalsozialistischen Revolution. Hier drüben über dem Tal, deutsche Jungen, hört unseren Gruß, den wir euch senden, von Berg zu Berg. Wir deutschen Frauen, wir deutschen Mädels werden bei euch sein. In Stunden der Freude, in Stunden der Not, für alle Zeit, wenn ihr arbeitet und wenn ihr feiert. Gott gebe, dass ihr Arbeit habt zu allen Zeiten. Wenn ihr arbeitet und wenn ihr feiert, werden wir euch das Haus bereiten und die Sorgen lindern. Wir werden eure Kinder führen nach deutscher Sitte und deutscher Art. Wir schwören es auf den Namen unseres Führers für alle Zeit. Adolf Hitler, dem Schützer der deutschen Freude,